Einsicht. Null Runde. Was wird schwieriger zu leisten sein als das jeweils zu einer Situation zugehörige Gute? Wer sich einer Bewahrung des auf gutartige Weise Gebildeten widmet, der wird alle Hände voll dabei zu tun haben. Da wird zuweilen der irdische Widerstand entgegen seinen Werken gerichtet sein. Der Lauf der Dinge ist ein mächtiger Strom und die wahren Gegebenheiten haben oftmals nicht richtig zueinander gepasst.